handgeschnitzte Särge. Tatsachenbericht über ein Verbrechen in Amerika von Truman Capote. Aus dem Amerikanischen von Gisela Stege. Funkfassung und Regie Horst H. Vollmer. Teil 3. Tage später saß ich wieder in der Sonne, frühstückte und las die Pariser Herald Tribune. Mit zusammengekniffenen Augen warf ich einen Blick auf das Zeitungsdatum, 1. September. Also, warum löste das nur so heftige Gefühle aus? Übelkeit, Schuldbewusstsein, Reue, heiliges Kanonenrohr. Ich hatte die Hochzeit vergessen. Ich schickte rasch und aufgeregt ein Telegramm. Es lautete, leider unabkömmlich, wünsche euch alles Glück der Erde für diesen wundervollen Tag. Dann trank ich einen Orangensaft, kippte einen Wodka hinein, noch einen und noch einen, ließ mich einfach volllaufen. Später, als dank Ruhe und Abstinenz meiner Hand wieder ruhiger geworden war, schrieb ich ihnen einen kurzen Brief. Ich log nicht, ich vermied es einfach, ihnen zu erklären, warum ich unabkömmlich gewesen war. In ein paar Tagen würde ich nach New York heimkehren, schrieb ich, und ich würde sie anrufen, sobald sie von der Hochzeitsreise zurück seien. Ich adressierte den Brief an Mr. und Mrs. Jake Pepper. Und als ich ihn abgesandt hatte, fühlte ich mich erleichtert, entlastet. Ich dachte an Eddie mit einer Blume im Haar, an Eddie und Jake, wie sie in der Abenddämmerung am Strand von Waikiki spazieren gingen, neben sich das Meer, über sich die Sterne. Ich überlegte, ob Eddie zu alt war, um noch Kinder zu bekommen. Aber ich kehrte nicht so bald heim. Es war Oktober, fast schon Herbst, als ich endlich meine New Yorker Wohnung wieder betrat. Ein Freund, der meine Blumen gegossen hatte, während ich fort war, hatte meine Post ordentlich auf den Tisch in der Bibliothek gestapelt. Eine Anzahl Telegramme war darunter, die ich durchblätterte, bevor ich den Mantel auszog. Eines öffnete ich. Es war von Jake unterzeichnet. Bitte sofort anrufen. Datiert war es vom 29. August, 6 Wochen zuvor. Schnell und ohne mir zu gestatten, an das zu glauben, was ich dachte, suchte ich Eddies Telefonnummer heraus und wählte. Keine Antwort. Dann meldete ich ein Gespräch mit dem Prairie Motel an. Nein, Mr. Pepper sei dort im Moment nicht abgestiegen. Jawohl, die Vermittlung meinte, man könne ihn über das State Bureau of Investigation erreichen. Ich rief dort an. Ein Mann, ein unangenehmer Bursche, erklärte mir, Detective Pepper habe unbezahlten Urlaub genommen und nein, er könne mir nicht sagen, wo er sich aufhalte. Ich musste eigentlich pinkeln. Doch dieses Bedürfnis, das sich während der Herfahrt vom Kennedy Airport ständig bemerkbar gemacht hatte, legte sich, verschwand, als ich die Briefstapel auf dem Tisch in der Bibliothek anstarrte. Mit dem Tempo eines professionellen Postsortierers blätterte ich sie durch, fahndete nach Jakes Handschrift und fand sie. Der Umschlag war am 10. September abgestempelt. Es war das offizielle Papier des State Bureau, aufgegeben in der Hauptstadt des Staates. Es war ein kurzer Brief. Doch der energisch-männliche Stil kaschierte nur den Kummer des Verfassers. Deinen Brief habe ich erst heute erhalten. Als ich ihn las, war ich nüchtern. Jetzt bin ich nicht mehr so nüchtern. Deinen Brief habe ich erst heute erhalten. An dem Tag, an dem Eddie starb, habe ich ihn nüchtern geschickt und dich gebeten. Jetzt bin ich nicht mehr so nüchtern. Aber ich nehme an, du warst noch. Im August, an dem Tag, an dem Eddie starb, habe ich dir ein Telegramm geschickt und dich gebeten, mich anzurufen. Aber ich nehme an, du warst noch in Übersee. Doch das ist es, was ich dir mitteilen wollte. Eddie lebt nicht mehr. Ich kann es immer noch nicht fassen. Und werde es nie fassen können. Nicht, solange ich nicht weiß, was sich wirklich zugetragen hat. 2 Tage vor unserer Hochzeit ging sie mit Mary Lee an den Blue River zum Schwimmen. Eddie ertrank. Aber Mary Lee hat nicht gesehen, wie sie ertrank. Ich kann dir nichts weiter darüber schreiben. Ich muss fort von hier. Ich traue mir selbst nicht mehr. Aber wo ich auch sein werde, Mary Lee Connor weiß, wo du mich erreichen kannst. In aufrichtiger Freundschaft. Hallo? Ja? Mrs. Connor? Ja? Hoffentlich störe ich Sie nicht. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern. Ach, hallo, natürlich. Ihre Stimme erkenne ich doch sofort. Wie geht es Ihnen? Ich rufe Sie schon den ganzen Nachmittag an. Wo sind Sie? In New York. Wie ist das Wetter? Es regnet. Hier auch. Aber wir können den Regen brauchen. Wir hatten einen sehr trockenen Sommer. Man kriegte den Staub nicht mehr aus den Haaren. Sie sagen, Sie haben mich angerufen? Den ganzen Nachmittag. Also ich war zu Hause, aber ich höre leider nicht mehr so gut. Außerdem war ich unten im Keller und auf dem Dachboden. Hm. Ich habe gepackt. Jetzt, wo ich allein bin, ist dieses Haus viel zu groß für mich. Hm. Wir haben eine Cousine, die ist ebenfalls verwitwet. Sie hat eine Wohnung in Florida gekauft, eine Eigentumswohnung. Ja. Mit dieser Cousine will ich zusammenziehen. Aber wie geht es Ihnen? Haben Sie Jake in letzter Zeit gesprochen? Nein, ich bin gerade von Europa zurückgekommen und habe mit Jake noch keine Verbindung aufnehmen können. Ich weiß auch gar nicht, wo er ist, deshalb rufe ich ja an. Er ist bei einem seiner Söhne in Oregon. In Oregon? Ja, warten Sie, ich gebe Ihnen seine Telefonnummer. Ach, die habe ich, danke. Ja, der arme Jake. Ihn hat das alles so schwer getroffen. Irgendwie scheint er sich selbst die Schuld zu geben. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ach, Sie wussten gar nichts davon? Jake hat mir geschrieben, aber ich habe den Brief erst heute gelesen. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie traurig es mich... Sie wussten nichts von Eddies Tod? Erst heute. Was hat Jake Ihnen denn geschrieben? Dass sie ertrunken ist. Ja, ist sie auch. Und es ist mir egal, was Jake denkt. Bob Quinn war weit und breit nicht zu sehen. Er kann gar nichts damit zu tun gehabt haben. Wenn man irgendjemanden einen Vorwurf machen kann, dann höchstens mir. Wieso? Es war meine Idee, zum Schwimmen zur Sandy Cove hinauszufahren. Die Sandy Cove gehört nicht einmal Quinn. Diese Bucht liegt auf der Ranch der Millers. Es ist die ungefährlichste Stelle des Blue River, der dort einen natürlichen Teich bildet, in dem wir als kleine Mädchen schwimmen gelernt hatten. Naja. Ja, an jedem Tag hatten wir die Sandy Cove ganz für uns allein. Wir gingen zusammen ins Wasser. Hm. Und Eddie meinte, nächste Woche um diese Zeit würde sie im Pazifik baden. Eddie war eine gute Schwimmerin, aber ich werde leicht müde. Nachdem ich mich abgekühlt hatte, legte ich mir daher ein Handtuch unter einen Baum und begann in ein paar Zeitschriften zu lesen, die wir uns mitgenommen hatten. Eddie blieb noch länger im Wasser. Sie sagte, ich schwimme um die Biegung und setze mich ein bisschen in den Wasserfall. Der Blue River fließt aus der Sandy Cove heraus und um einen Vorsprung herum. Hinter der Biegung zieht sich quer durch den Fluss ein Felsgrat und bildet einen kleinen Wasserfall, nicht hoch, kaum mehr als einen halben Meter. Ja, ich las und vergaß die Zeit, bis ich plötzlich fröstelte und sah, dass die Sonne schon über den Berggipfeln stand. Sorgen machte ich mir nicht. Ich vermutete, dass sich Eddie noch immer am Wasserfall amüsierte. Nach einer Weile jedoch ging ich zum Fluss runter und rief, Eddie, Eddie. Ich dachte, vielleicht will sie mich necken. Deshalb kletterte ich auf den Damm über der Sandy Cove. Niemand war zu sehen, keine Eddie. Doch dann entdeckte ich dicht unterhalb des Wasserfalls eine weiße Lilie, die schaukelnd auf dem Wasser trieb. Gleich darauf wurde mir klar, dass es gar keine Wasserlilie war. Es war eine Hand mit einem blitzenden Brillanten. Eddies Verlobungsring. Der kleine Brillant, den Jake ihr geschenkt hat. Ich schlitterte den Damm hinunter, wartete in den Fluss und tastete mich den Felsgrat entlang. Das Wasser war sehr klar und nicht allzu tief. Ich konnte unter der Oberfläche Eddies Gesicht und ihr Haar erkennen, das sich in den Ästen eines Baumes verfangen hatte, eines versunkenen Baumstamms. Es war aussichtslos. Ich packte ihre Hand und zog und zerrte mit aller Kraft, aber ich konnte sie nicht vom Fleck bewegen. Irgendwie, wie werden wir nie erfahren, war sie vom Felsgrat gerutscht und ihr Haar hatte sich im Baum verfangen, der es festhielt. Unfalltod durch Ertrinken. So lautete der Befund des Coroners. Hallo? Hallo? Ja. Ich bin noch da. Meine Großmutter Mason hat niemals das Wort Tod benutzt. Wenn jemand starb, vor allem ein Mensch, den sie mochte, sagte sie immer, er sei heimgerufen worden. Damit meinte sie, dass dieser Mensch nicht beerdigt, für die anderen auf immer verloren war, sondern vielmehr heimgerufen wurde an einen Ort der glücklichen Kindheit, in eine Welt voller Leben. Und so empfinde ich es auch bei meiner Schwester. Eddie wurde heimgerufen. um inmitten all dessen zu leben, das sie liebte. Kinder. Kinder und Blumen. Vögel. Die Pflanzen, die sie in den Bergen fand. Es tut mir aufrichtig leid, Mrs. Connor. Ja, es ist schon gut, mein Lieber. Ich wünschte, ich könnte irgendetwas... Ach, es hat mir gut getan, von Ihnen zu hören. Das genügt schon. Und wenn Sie mit Jake sprechen, richten Sie ihm liebe Grüße von mir aus. Ja, mache ich. Ich duschte. Stellte mir eine Flasche Brandy ans Bett, schlüpfte unter die Decke, nahm das Telefon vom Nachttisch, setzte es auf meinen Bauch und wählte die Nummer in Oregon. Jakes Sohn war am Apparat. Er sagte, sein Vater sei außer Haus, er wisse nicht wo und er wisse auch nicht, wann er zurückkommen werde. Ich hinterließ Jake die Nachricht, er möge mich anrufen, sobald er nach Hause komme, ganz gleich, um welche Tageszeit. Ich füllte den Mund mit so viel Brandy, wie hineinging und spülte ihn wie mit einem Mundwasser aus. Eine Medizin gegen mein Zähneklappern. Dann ließ ich den Brandy langsam die Kehle hinunterrinnen. Schlaf strömte in der gewundenen Gestalt eines murmelnden Flusses durch meinen Kopf. Am Ende war es immer der Fluss, der Fluss. Alles kehrte dorthin zurück. Quinn mochte für die Klapperschlangen. Das Feuer, das Nikotin, den Stahldraht verantwortlich sein. Aber der Fluss hatte diese Taten ausgelöst. Und nun hatte er auch Eddie geholt. Ja, im Geäst unter Wasser verfangen. Ich trieb in meinem Traum über ihr von Wellen bewegtes, betrunkenes Gesicht wie ein Brautschleier. Ein Erdbeben brach los. Das Erdbeben war das Telefon, das auf meinem Bauch rumpelte, wo es stehen geblieben war, als ich einschlief. Ich wusste genau, das war Jake. Ich ließ es klingeln, während ich mir einen todsicheren Wegschluck einschenkte. Jake? Jake. Du bist also endlich wieder in den Staaten. Seit heute Morgen. Naja, die Hochzeit hast du nun schließlich doch nicht versäumt. Ich habe deinen Brief bekommen, Jake. Nein, du brauchst nicht vor mir zu werden. Ich habe Mrs. Connor angerufen. Marily. Wir haben lange miteinander gesprochen. Ja? Sie hat mir erzählt, was passiert ist. Oh nein, das hat sie nicht. Zum Teufel doch mal, das hat sie bestimmt nicht getan. Aber Jake... Sie hat gesagt... Ja, aber was hat sie denn gesagt? Es war ein Unfall, hat sie gesagt. Und du glaubst das? Nach dem, was sie mir erzählt hat, scheint es die einzig logische Erklärung zu sein. Ich weiß doch gar nicht, was vorgefallen ist. Die war doch gar nicht dabei. Die hat auf ihrem Hintern gesessen und Zeitschriften gelesen. Also, wenn es Quinn war... Ich höre. Dann müsste ein Zauberkünstler sein. Na, nicht unbedingt. Aber ich kann jetzt nicht darüber diskutieren. Vielleicht bald einmal. Es ist eine Kleinigkeit geschehen, die die Dinge beschleunigen könnte. Der Nikolaus ist dieses Jahr reichlich früh gekommen. Sprechen wir etwa von Jäger? Jawohl, der Posthalter hat sein Geschenk bekommen. Wann? Gestern. Eine schlechte Nachricht für Jäger, aber eine gute Nachricht für mich. Ich hatte vor, bis nach dem Thanksgiving Day hier oben zu bleiben, aber Mann, ich wurde allmählich verrückt. Ich hörte immer nur zuschlagende Türen und ich dachte mir immer, und wenn er sich nur nicht hinter Checker hermacht, wenn er mir diese letzte Chance nicht gibt, naja. Morgen Abend kannst du mich im Prairie-Model anrufen. Genau dort werde ich nämlich sein. Jake, ja? Warte einen Moment. Es muss ein Unfall gewesen sein. Das mit Eddie meine ich. Ich werde dir jetzt etwas zum Einschlafen erzählen. Die Sandy Cove, wo dieser Unfall passiert ist, gehört zum Besitz eines Mannes namens Miller. Man kann sie auf zwei Wegen erreichen. Der kürzere führt über eine Nebenstraße, die durch Quinns Besitz verläuft und direkt zu Millers Ranch führt. Und den haben die Damen genommen. Adios, amigo. Dieses Etwas, das er mir da zum Einschlafen erzählt hatte, raubte mir natürlich den Schlaf. Bilder formten sich und verblassten, fügten sich zu einem logischen Tathergang und zerfielen dann doch wieder. Es war, als verrichtete ich im Geist Cutterarbeit an einem Spielfilm. Der Tagesanbruch, aber auch der beginnende New Yorker Verkehrslärm dämpften meine Begeisterung für fiebrige Fantastereien, schleuderten mich abrupt tief in jenen ernüchternden Abgrund, die Realität. Jake blieb keine Wahl. Genau wie Quinn hatte er sich eine leidenschaftliche Aufgabe gestellt. Und diese Aufgabe, seine Menschenpflicht, war es, zu beweisen, dass Quinn für 10 ruchlose Morde verantwortlich war. Speziell für den Tod einer warmherzigen, kameradschaftlichen Frau, die er hatte heiraten wollen. Ich machte mir also eine Tasse Kaffee, goss Brandy hinein und durchforstete so gestärkt die angesammelte Post. Am 30. September war mein Geburtstag gewesen und einige Gratulanten hatten Glückwunschkarten geschickt. Eine davon stammte von Fred Wilson, dem pensionierten Kriminalbeamten und gemeinsamen Freund, der mich mit Jake Pepper bekannt gemacht hatte. Ich wusste, dass er mit Jakes Fall vertraut war, dass Jake ihn häufig um Rat fragte. Aus irgendeinem Grund aber hatte ich mit ihm nie drüber gesprochen. Ein Versäumnis, das ich nun nachholte, indem ich ihn anrief. Nachdem ich Fred mein Gespräch mit Jake am Abend zuvor wiederholt hatte, stellte er mir erst einmal mehrere Fragen, zumeist über Eddie Masons Tod und Jakes Ansicht darüber. Ja, beim Baden ertrunken, sagt der Coroner, was Jake aber nicht glauben will. Und ich auch nicht mehr so recht. Du klingst, als hättest du eine prachtvolle Erkältung. Ja, das kann man wohl sagen, eine gigantische. Übrigens, vielen Dank noch für die Geburtstagskarte. Ach was, dafür brauchst du dein Geld nun wirklich nicht auszugeben. Nein, nein, ich wollte mit dir eigentlich nur über Jake sprechen. Sag mal, da muss doch was dran sein an diesem Unsinn mit der Telepathie. Als eben das Telefon klingelte, da hatte ich gerade an Jake gedacht. Weißt du, das State Bureau hat ihn beurlaubt. Sie wollen ihn zwingen, den Fall abzugeben. Er ist aber wieder dran. Ja, das wundert mich aber, dass ihn das Büro wieder dran arbeiten lässt. Doch, er ist wieder dran. Ach, Jake ist der fairste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Es gibt keinen in unserer Branche, vor dem ich mehr Achtung habe als vor Jake Pepper. Aber er hat auch völlig das Urteilsvermögen verloren. Er rennt schon so lange mit dem Kopf gegen die Wand, dass kein Jota Vernunft mehr drin geblieben ist. Gewiss, ich meine, was seiner Freundin zugestoßen ist, das war furchtbar. Aber es war ein Unfall, sie ist ertrunken. Und das kann Jake nicht akzeptieren, er sagt Mord. Jake könnte... Ja, und beschuldigt diesen Quinn. Jake könnte recht haben. Es wäre möglich. Ja, es wäre aber auch möglich, dass der Mann hundertprozentig unschuldig ist. Und dieser Ansicht scheint man sogar allgemein zu sein. Ich habe mit Jakes Kollegen aus dem Büro gesprochen und die sagen, mit den Beweisen, die sie haben, können sie nicht mal eine Fliege totschlagen. Sei regelrecht peinlich. Nee. Jakes Chef hat mir gesagt, so wie er Quinn kenne, habe der noch nie einen Menschen getötet. Er hat 2 Viehdiebe umgebracht. Naja, schön, aber das nennen wir hier nicht direkt Mord, jedenfalls nicht hierzulande in den Südstaaten. Nur, dass es gar keine Viehdiebe waren, sondern 2 Spieler aus Denver. Ah ja, schön. Quinn schuldete ihnen Geld und darüber hinaus glaube ich nicht, dass Eddies Tod ein Unfall war. Theoretisch könnte es doch auch so gewesen sein. Eddie und ihre Schwester sitzen im Wagen und fahren den Highway entlang. Sie biegen vom Highway auf einen Feldweg ab, der zur Ranch gehört. Quinn steht auf der Veranda seines Hauses oder beobachtet sie möglicherweise vom Fenster aus. Ah. Wann auch immer, wie auch immer, er erspäht den Wagen, der durch seinen Besitz fährt. Er kennt die Insassen und errät, dass sie zum Schwimmen zur Sandy Cove wollen. Er beschließt, ihnen zu folgen. Mit dem Auto, zu Pferde, zu Fuß, wie dem auch sei. Er nähert sich der Stelle, wo die beiden Frauen baden, auf einem Umweg. Ah. Dort angekommen, versteckt er sich unter den schattigen Bäumen oberhalb der Sandy Cove. Mary Lee liegt auf einem Handtuch und liest Zeitschriften. Eddie ist im Wasser. Er hört, wie Eddie zu ihrer Schwester sagt, ich schwimme um die Biegung und setze mich ein bisschen in den Wasserfall. Ideal. Jetzt ist Eddie allein, ungeschützt, außerhalb des Blickfeldes ihrer Schwester. Quinn wartet, bis er sicher sein kann, dass ihre ganze Aufmerksamkeit im Spiel im Wasserfall gilt. Gleich darauf klettert er den Damm hinab, denselben Weg, den später die suchende Mary Lee benutzt. Eddie hört ihn nicht kommen. Das Plätschern des Wasserfalls übertönt das Geräusch seiner Schritte. Ich frage dich, wie kann er denn ihrem Blick entgehen? Denn sobald sie ihn entdeckt, wird sie sich doch zweifellos der Gefahr bewusst werden oder, ich meine, protestieren und schreien. Nein, er zwingt sie mit einer Schusswaffe zum Schweigen. Ach. Eddie hört etwas, blickt auf, sieht Quinn rasch mit gezogenem Revolver über den Felsgrat kommen. Er stößt in den Wasserfall hinab, springt ihr nach, drückt sie unter Wasser, hält sie dort fest. Eine endgültige letzte Taufe. So könnte es gewesen sein. Wenn Jake keine überzeugendere Theorie anzubieten hat als diese Fantasien, dann sollte er das alles lieber vergessen. Quinn war den Schwestern zur Sandy Cove gefolgt. Er hatte sich unter den Bäumen versteckt, war den Damm hinuntergeschlichen und hatte Eddie mit einer Waffe bedroht, sie gepackt, sie ertränkt. Ich bitte dich, das ist absurd, wie in einem schlechten Film. Erst fand ich diese Theorie ja auch absurd und hab sie wieder verworfen. Je länger ich drüber nachdenke, desto mehr überzeugt sie mich. Unfall, Tod durch Ertrinken. Nicht der Befund des Coroners ist vernünftiger. Deswegen noch lange nicht richtig. Aber was du da erzählst, das ist doch Jakes Version. Nein. Da hast du dir das selber ausgedacht? Mehr oder weniger. Ich konnte letzte Nacht nicht schlafen. Ja, es ist trotzdem Jakes Version. Moment mal, ich muss mir nur die Nase putzen. Was soll denn das heißen? Es ist trotzdem Jakes Version. Also wie gesagt, es muss ja was dran sein an dieser Geschichte mit der Telepathie. Von ein paar Kleinigkeiten abgesehen ist das tatsächlich Jakes Version. Er hat einen Bericht vorgelegt und mir eine Kopie geschickt. Und in diesem Bericht hat er den Ablauf der Ereignisse ziemlich genau so rekonstruiert. Quinn sah das Auto, folgte ihm, näherte sich dem Ort, wo das Opfer und ihre Schwester badeten, wartete, naja, und so weiter, nicht? Verdacht, aber durch keinen Beweis erhärtet. Das Bureau ist in einer unangenehmen Lage. Sie müssen Jake von dem Fall abziehen. Er hat sich selber disqualifiziert. Da wird er sich aber wehren. Oh ja, wird er sich wehren. Aber es ist besser für seinen Ruf und für seine Sicherheit. Eines Nachts, das war, nachdem er seine Freundin da verloren hatte, da rief er mich hier gegen 4 Uhr morgens an, besoffen wie eine Horde Indianer. Und der Kern seines Gefasels war, er wollte Quinn zum Duell fordern. Naja, ich kümmerte mich am nächsten Tag um ihn. Er konnte sich nicht mal mehr daran erinnern, dieser Hund, dass er mich angerufen hatte. Tja, Fritz. Ich weiß jetzt auch nicht mehr weiter. Jedenfalls rufe ich Jake morgen wieder an. Mach's gut. Tu was gegen deine Erkältung. Ja, das mache ich. Obwohl, du klingst jetzt verschnupfter als ich und grüßt Jake von mir. Ja. Danke. Angst wird, wie Ihnen jeder teure Psychiater erklären kann, Angst wird von Depressionen ausgelöst. Doch Depressionen werden, wie Ihnen dieser selbe Psychiater bei einem zweiten Besuch für ein zusätzliches Honorar klarmachen wird, von Angst ausgelöst. In diesem monotonen Kreislauf rotierte ich den ganzen Nachmittag. Bei Einbruch der Nacht hatten sich die beiden Dämonen zusammengetan. Während die Angst mit der Depression kopulierte, saß ich da und starrte Mr. Bells strittige Erfindung an. Fürchtete den Moment, da ich das Prärie-Motel anrufen und hören musste, wie Jake mir gestand, das State Bureau ziehe ihn von dem Fall ab. Ein gutes Essen hätte natürlich ein bisschen geholfen. Doch ich hatte meinen Hunger bereits gestillt und den Schokoladenkuchen mit der Schimmelschicht gegessen. Oder ich hätte ins Kino gehen oder Gras rauchen können. Doch wenn man in einem derartigen Angstzustand ist, hilft einem als einziges Langzeitmittel nur noch, sich treiben zu lassen, die Angst hinzunehmen, deprimiert zu sein, sich zu entspannen und sich von der Strömung mitnehmen zu lassen, wohin sie will. Prärie Motel, guten Abend. Guten Abend. Könnte ich bitte Mr. Pepper sprechen? Jake Pepper. Mr. Pepper, Moment bitte. Hey Ralph, hast du Jake Pepper gesehen? Er sitzt in der Bar. In der Bar? Ja. Hören Sie, Sir, Mr. Pepper ist in der Bar. Ich stelle durch. Danke. Jake, Anruf für dich. Wer ist es denn? Hallo, Mister. Er will wissen, wer Sie sind. Ein Freund aus New York. Jake, ein Freund aus New York. Natürlich habe ich Freunde in New York. In Tokio. In Bombay. Hallo. Hallo. Mein Freund aus New York. Das klingt, als wärst du sehr vergnügt. Oh, hallo. Du bist. Sehr vergnügt, meinst du? Etwa so vergnügt wie der Esel eines Bettlers. Kannst du reden? Ja. Oder soll ich später nochmal anrufen? Ist schon okay. Hier ist es so laut, dass keiner verstehen kann, was ich sage. Also, wie geht's? No, nicht so besonders. Wegen dem Bureau? Wegen dem Bureau? Naja, ich dachte, die machen dir Schwierigkeiten. Die machen mir doch keine Schwierigkeiten, aber ich ihnen einen Haufen. Diese Idioten. Nein, nein, das ist wegen Jager, diesem Dummkopf, unserem heißgeliebten Postleiter. Der ist ein Feigling. Will sich einfach aus dem Staub machen. Und ich weiß nicht, wie ich ihn zurückhalten soll, aber ich muss ihn zurückhalten. Warum? Der Hai braucht einen Köder. Hast du mit Jäger gesprochen? Ja, stundenlang. Er sitzt gerade hier bei mir, sitzt drüben in der Ecke, wie ein kleines, weißes Karnickel, das gleich in einem Loch verschwindet. Gut, das kann ich verstehen. Aber ich kann mir das nicht leisten. Ich muss diesen alten Angsthasen beim Genick packen. Aber wie? Er ist 64, hat einen Haufen Geld und wartet auf seine Pensionierung. Er ist Junggeselle. Sein nächster lebender Verwandter ist Bob Quinn. Stell dir doch das mal vor. Und außerdem, der glaubt immer noch nicht, dass Quinn es war. Er sagt, ja, möglich, dass jemand mir schaden will. Aber Bob Quinn kann das auf gar keinen Fall sein. Er ist mein eigen Fleisch und Blut. Ja, aber eins macht ihn stutzig. Hat das was mit dem Päckchen zu tun? Die Handschrift? Nein, das kann es nicht sein. Es muss das Bild sein. Foto. Mal ganz was anderes. Ja. Nicht wie bei den anderen. Vor allem ist es ungefähr 20 Jahre alt. Es wurde auf einer Staatsausstellung geschossen. Jäger marschiert bei einer Parade mit. Er trägt so eine komische Mütze. Dieses Foto hat Quinn gemacht. Jäger sagt, er habe gesehen, wie er geknipst hat. Was? Und er erinnert sich daran, weil er Quinn gebeten hat, ihm einen Abzug davon zu geben. Hm. Und Quinn hat seine Bitte nie erfüllt. Das müsste den Posthalter doch doppelt nachdenklich machen. Das müsste. Doch ich bezweifle, dass es vor Gericht ausreichen würde. Hat auf den Posthalter einen großen Eindruck gemacht. Aber er hat immerhin so große Angst, dass er die Stadt verlassen will. Er hat Angst, ja, gewiss. Aber selbst wenn er keine hätte, gäbe es nichts, was ihn hier halten würde. Er behauptet, er habe schon immer seine letzten Lebensjahre auf Reisen verbringen wollen. Mein Job ist nun, diese Reise hinauszuschieben auf unbestimmte Zeit. Du, hör mal zu, ich sollte mein kleines Kanickel nicht zu lange allein lassen. Also drück mir die Daumen, ja? Okay. Und melde dich bald wieder. Ich drück dir die Daumen. Danke für deinen Anruf, ne? Viel Glück. Brauchst du endlich ja, mal. Ja, das kann man wohl sagen. Ich wünschte ihm Glück, aber er hatte keins. Keine Woche war vergangen, da trennten sich die Wege des Posthalters und des Kriminalbeamten. Der Erstere packte, um in der Welt herumzureisen, der Letztere, weil ihn das State Bureau von dem Fall abzog. Die folgenden Notizen sind Auszüge aus meinen Tagebüchern, 1975 bis 1979. 20. Oktober 1975, mit Jake gesprochen, sehr verbittert, versprüht Gift in alle Himmelsrichtungen, würde am liebsten den Dienst quittieren. Für 2 Nadeln und 1 konföderierten Dollar würde ich einen Abschied einreichen, nach Oregon gehen und auf der Farm meines Sohnes arbeiten. Aber solange ich hier beim Bureau bin, habe ich noch eine Peitsche, mit der ich knallen kann. Außerdem könnte er, wenn er jetzt aufhörte, seine Pension verlieren. Eine Beau-Geste, die er sich, davon bin ich überzeugt, nicht leisten kann. 6. November 1975. Mit Jake gesprochen. Er sagte, Viehdiebstähle grassierten im nordöstlichen Teil des Staates wie eine Seuche. Wie eine Seuche. Diebe stehlen das Vieh bei Nacht, laden es auf Lastwagen und fahren damit nach North und South Dakota hinunter. Ich und ein paar andere Beamte haben die letzten Nächte draußen auf dem freien Feld verbracht, haben uns zwischen den Rinderherden versteckt und auf Diebe gewartet, die nicht auftauchen. Mann, ist das kalt da draußen. Ich bin zu alt für solche Strapazen. Jake erwähnte dann noch, dass Mary Lee Connor nach Sarasota gezogen sei. 25. November 1975, Thanksgiving Day. Er wachte am Morgen, dachte an Jake und erinnerte mich, dass er vor genau einem Jahr seine große Chance bekommen hatte, als er zu Eddie zum Dinner gegangen war und sie ihm von Quinn und dem Blue River erzählt hatte, beschloss ihn nicht anzurufen. Ich hätte damit unter Umständen die schmerzliche Ironie, die mit diesem Jahrestag zusammenhing, eher verschlimmern als lindern können. Stattdessen Fred Wilson und seine Frau Alice angerufen, um ihnen Bon Appetit zu wünschen. Fred erkundigte sich nach Jake. Ich sagte, ich hätte zuletzt gehört, dass er damit beschäftigt, 2 Viehdiebe zu jagen. Die lassen ihn ganz schön schuften. Die wollen verhindern, dass er an diese andere Sache denkt, an das, was die Leute vom Bureau das Klapperschlangenbaby nennen. Und darauf haben sie einen jungen Burschen namens Nelson angesetzt, aber nur um den Schein zu wahren. Rechtlich gesehen ist der Fall offen, aber praktisch hat das Bureau einen Strich drunter gezogen. 5. Dezember 1975, mit Jake gesprochen. Es würde dich freuen zu hören, dass der Posthalter heil und gesund in Honolulu angekommen ist. Er hat dann alle Welt Ansichtskarten geschickt. Bestimmt hat er auch eine an Quinn gesandt. Naja, er ist nach Honolulu gekommen, ich nicht. Ja, das Leben geht seltsame Wege. Ich bin übrigens noch immer im Viehdiebstahlgeschäft und habe es verdammt satt. Ich sollte mich zu den Dieben schlagen, die verdienen 100-mal mehr Geld als ich. 20. Dezember 1975, Weihnachtskarte von Mary Lee Connor. Sie schreibt, Sarasota sei wunderschön. Sarasota ist wunderschön. Dies ist mein erster Winter in einem warmen Klima. Und ich kann aufrichtig sagen, dass ich die Heimat nicht vermisse. Wussten Sie, dass Sarasota als Winterquartier des Ringling Brothers Circus bekannt ist? Meine Cousine und ich fahren häufig hin und sehen uns die Proben der Artisten an. Ein herrliches Vergnügen. Wir haben uns mit einer Russin angefreundet, die die Akrobaten trainiert. Möge Gott Ihnen im neuen Jahr beistehen. Anbei ein kleines Geschenk für Sie. Das Geschenk war ein dilettantischer Familienalbum-Schnappschuss von Eddie als junges Mädchen, etwa 16, wie sie in einem Blumengarten steht, in einem weißen Sommerkleid mit passendem Haarband und im Arm, so behutsam, als wäre so empfindlich wie die Blüten ringsum, ein weißes Kätzchen. Das Kätzchen gähnt. Auf die Rückseite des Fotos hatte Merrily geschrieben, Adelaide Minerva Mason, geboren 14. Juni 1930, heimgerufen. Adelaide Minerva Mason, heimgerufen 29. August 1975. Anruf von Jake, glückliches neues Jahr. Er hörte sich an wie ein Totengräber, der sein eigenes Grab schaufelt. Glückliches neues Jahr. Ich habe den Silvesterabend im Bett verbracht und David Copperfield gelesen. Das Büro hat eine Riesenparty veranstaltet. Aber ich bin nicht hin. Ich wusste genau, wenn ich hingegangen wäre, hätte ich mich betrunken und ein paar Leute mit den Schädeln zusammengestoßen. Vielleicht sogar eine ganze Menge Leute. Nüchtern oder betrunken, wenn der Chef in meiner Nähe ist, dann muss ich mich zusammenreißen, um ihm nicht die Faust in den dicken Fettwanz zu rammen. Ich erzählte ihm, ich hätte zu Weihnachten eine Karte von Merrily bekommen. Ich beschrieb ihm das Foto von Eddie. Ja? Merrily hat mir ein ganz ähnliches Bild geschickt. Aber was soll das? Was sie da schreibt? Heimgerufen? Als ich versuchte, ihm den Ausdruck zu erläutern, wie ich ihn auffasste, unterbrach er mich mit einem Knarren. Ach, das ist mir zu verstiegen. Ich hab Merrily gern. Ich hab schon immer gesagt, sie ist eine ganz reizende Frau, aber simpel. Einfach ein bisschen simpel. 5. Februar 1976. Letzte Woche einen Rahmen für den Schnappschuss von Eddie gekauft und ihn auf einen Tisch im Schlafzimmer gestellt. Gestern habe ich das Bild in die Schublade gelegt. Es war zu beunruhigend, zu lebendig. Vor allem das Gähnen des Kätzchens. 14. Februar 1976. Drei Valentinsgrüße. Einer von einer alten Lehrerin, Miss Wood, ein zweiter von meinem Steuerberater und ein dritter mit der Unterschrift In Liebe, Bob Quinn. Natürlich ein Scherz. Jakes Auffassung von schwarzem Humor. 15. Februar 1976, Jake angerufen. Und er gab zu, jawohl, er habe den Valentinsgruß geschickt. Du musst ziemlich betrunken gewesen sein, erwiderte ich. War ich, antwortete er. 20. April 1976, ein kurzer Brief von Jake auf Papier vom Prairie-Motel gekritzelt. Bin seit zwei Tagen hier und sammle Gerüchte, meistens in OK-Café. Der Posthalter ist noch in Honolulu. Juanita Quinn hat einen schweren Schlaganfall. Ich mag Juanita, daher tut es mir leid um sie. Aber ihr Mann ist kerngesund und genau so will ich es. Ich möchte nicht, dass Quinn etwas zustößt, bevor ich ihn endgültig am Wickel habe. Das Büro mag die Angelegenheit vergessen haben, ich nicht. Ich werde niemals aufgeben. In aufrichtiger Freundschaft. 10. Juli 1976. Jake gestern Abend angerufen, da ich seit mehr als zwei Monaten nichts mehr von ihm gehört hatte. Der Mann, mit dem ich sprach, war ein ganz neuer Jake Pepper, oder vielmehr wieder der alte Jake Pepper, tatkräftig optimistisch. Es war, als sei er endlich die ausgeruhten Muskeln zum Sprung gespannt, aus einem trunkenen Schlaf erwacht. Rasch erfuhr ich, was ihn aufgescheucht hatte. Ach, ich habe einen Tiger beim Schwanz, einen Knüller. Der Knüller entpuppte sich, obwohl er ein interessantes Element enthielt, das für ein ganz gewöhnlicher Mordfall. So kam es mir jedenfalls vor. Ein junger Bursche, 22 Jahre alt, lebte allein mit seinem alten Großvater auf einer bescheidenen Farm. Anfang des Frühjahrs brachte der Enkel den alten Mann um, damit er sich dessen Besitz aneignen und das Geld stehlen konnte, das das Opfer mühselig zusammengespart und unter einer Matratze versteckt hatte. Nachbarn bemerkten das Verschwinden des Farmers und sahen, dass der junge Mann einen blitzenden neuen Wagen fuhr. Die Polizei wurde eingeschaltet und die Beamten entdeckten bald, dass der Enkel, der keine Erklärung für das plötzliche und spurlose Verschwinden des Großvaters geben konnte, den neuen Wagen mit altem Bargeld bezahlt hatte. Der Verdächtige wollte weder zugeben noch leugnen, dass er seinen Großvater ermordet hatte, obwohl die Behörden von seiner Schuld überzeugt waren. Schwierig war nur, es gab keine Leiche. Ohne Leiche konnten sie ihn nicht verhaften. Aber so sehr sie auch suchten, das Opfer blieb verschwunden. Die Ortspolizei erbat Unterstützung vom State Bureau of Investigation und Jake wurde auf den Fall angesetzt. Es ist faszinierend. Dieser Bengel ist ein heller Kopf. Was immer er mit dem Alten gemacht hat, ist teuflisch. Und wenn wir die Leiche nicht finden, können wir ihr nichts anhaben. Aber ich bin überzeugt, dass sie sich irgendwo auf der Farm befindet. Mein Instinkt sagt mir, dass er Grandpa zu Hackfleisch verarbeitet und die Teile an verschiedenen Stellen vergraben hat. Ich brauche nichts weiter als den Kopf. Aber den finde ich. Und wenn ich die Farm morgen um morgen umgraben lassen muss, Zoll um Zoll. Nachdem wir aufgelegt hatten, fühlte ich Ärger in mir aufsteigen und Eifersucht. Nicht nur einen Stich, sondern einen schmerzhaften Stoß, als hätte ich soeben erfahren, dass mich eine große Liebe betrügt. In Wahrheit wollte ich nicht, dass Jake sich für einen anderen Fall interessierte, als für den, der mich interessierte. 20. Juli 1976. Ein Telegramm von Jake. Habe Kopf, eine Hand, zwei Füße, stopp, gehe angeln, Jake. Möchte wissen, warum er mir ein Telegramm schickt, statt anzurufen. Denkt er, dass ich mich über seinen Erfolg ärgere? Nein, ich freue mich. Denn ich weiß, dass er nun endlich seinen Stolz wiedergefunden hat, wenigstens ein Teil davon. Ich hoffe nur, der Platz, an den er angeln gegangen ist, liegt irgendwo in der Nähe des Blue River. 22. Juli 1976. Jake einen Gratulationsbrief geschrieben und ihm mitgeteilt, dass ich für 3 Monate ins Ausland gehe. 20. Dezember 1976. Weihnachtskarte aus Sarasota. Wenn Sie einmal hier in die Gegend kommen, besuchen Sie mich doch bitte. Gott schütze Sie. Mary Lee Connor. 22. Februar 1977. Wieder eine Nachricht von Mary Lee. Ich habe noch immer unser altes Lokalblatt abonniert und dachte, der beiliegende Ausschnitt könnte Sie interessieren. Ich habe Ihrem Mann geschrieben. Er hatte mir nach Eddies Unfall einen so reizenden Brief geschickt. Der Ausschnitt enthielt einen Nachruf auf Juanita Quinn. Sie war im Schlaf gestorben. Überraschenderweise gab es für sie weder eine Trauerfeier noch eine Beerdigung, denn die Entschlafene hatte erklärt, sie wolle verbrannt werden und ihre Asche solle man über den Blue River ausstreuen. 23. Februar 1977, Jake angerufen. Hallo Partner, du machst dich rar. Das sagte er, ein bisschen verlegen. In Wirklichkeit hatte ich ihm aus der Schweiz geschrieben. Doch von ihm war keine Antwort gekommen. Und auch wenn ich ihn nicht erreicht hatte, so hatte ich doch während der Weihnachtsfeiertage 2-mal versucht, ihn anzurufen. Na ja, ich war in Oregon. Dann kam ich zur Sache. Juanita Quinns Nachruf. Wie vorauszusehen, antwortete er. Ich bin misstrauisch. Und als ich ihn fragte, warum, erklärte er. Einäscherungen machen mich immer misstrauisch. Wir unterhielten uns noch eine Viertelstunde, aber es war ein verkrampftes Gespräch, von seiner Seite sehr bemüht, freundlich. Vielleicht erinnere ich ihn an Dinge, die er bei all seiner Charakterstärke allmählich vergessen möchte. 10. Juli 1977, Jake rief an, begeistert. Ohne Einladung verkündete er, Bob Quinn habe wieder geheiratet. Wie ich dir gesagt habe, Einäscherungen machen mich immer misstrauisch. Und jetzt ist er wieder verheiratet. Gewiss, jeder wusste ja, dass er eine zweite Familie hat. Eine Frau mit 4 Kindern. Alle 4 von Esquire Quinn gezeugt. Die hat er drüben in Appleton versteckt, ungefähr 100 Meilen südwestlich von hier. Letzte Woche ehelichte er die Dame, holte sie und seine Brut stolz wie ein Gockel zu sich auf die Ranch. Juanita würde sie im Grab umdrehen, wenn sie eins hätte. Neugierig erkundigte ich mich, wie alt sind denn die Kinder? Das jüngste ist 10, das älteste 17. Alle 4 Mädchen. Ich sage dir, die Stadt ist ganz schön in Aufruhr. Gewiss, mit einem Mord werden sie fertig. Ein paar Morde bringen die nicht so schnell aus dem Gleichgewicht. Dass aber ihr Ritter in schimmernder Rüstung, ihr großer Kriegsheld mit dieser schamlosen Flampe und ihren 4 kleinen Bastarden hier auftaucht, darüber runzeln sie ihre presbyterianische Stirn. Ich sagte, mir tun die Kinder leid und die Frau. Ich spare mir mein Mitleid für Juanita. Wenn es einen Leichnam zu exhumieren gäbe, ich möchte wetten, der Coroner fände eine hübsche Dosis Nikotin darin. Ich sagte, das möchte ich bezweifeln. Juanita hätte er niemals etwas angetan. Sie war Alkoholikerin. Er hat sie gerettet. Er liebte sie. Und ich vermute, du glaubst auch nicht, dass er was mit Eddies sogenanntem Unfall zu tun gehabt hat, wie? Ich antwortete, er wollte sie umbringen. Er hätte es schließlich auch getan, aber dann ist sie ertrunken. Hat ihm die Mühe erspart. Okay. Dann erklär mir die Sache mit Clem Anderson, den Baxters. Ich entgegnete, ja, das war alles, Quinn. Er musste es tun. Er ist ein Messias mit einer Sendung. Warum hat er sich dann den Posthalter durch die Finger rutschen lassen? Ich gab zurück. Hat er das wirklich? Ich vermute, auch der alte Mr. Jager wird dem Treffpunkt in Samara nicht entgehen. Quinn wird ihm eines Tages über den Weg laufen. Quinn hat keine Ruhe, bis es soweit ist. Er ist nicht normal, weißt du. Jake legte auf. Doch nicht, ohne mich vorher bissig zu fragen. Du vielleicht? Du du vielleicht? 15. Dezember 1977. Im Fenster eines Leihhauses schwarze Kroko-Brieftasche gesehen. Sie war in gutem Zustand und trug die Initialen JP. Ich kaufte sie. Und da unser letztes Gespräch verärgert geendet hatte, er war verärgert gewesen, nicht ich, schickte ich sie Jake als Weihnachtsgeschenk und gleichzeitig als Friedensangebot. 22. Dezember 1977, Weihnachtskarte von der getreuen Mrs. Connor. Ich arbeite beim Zirkus. Nein, nicht als Akrobatin, als Empfangsdame. Macht viel mehr Spaß als Shuffleboard. Alles Gute zum neuen Jahr. 17. Januar 1978. Vier hingekritzelte Zeilen von Jake, der sich für die Brieftasche bedankt. Knapp, nicht ganz angemessen. Ich reagiere auf den Wink mit dem Zaunpfahl. Ich werde ihm weder schreiben noch ihn anrufen. 20. Dezember 1978. Weihnachtskarte von Mary Connor. Nur ihre Unterschrift. Von Jake nichts. 12. September 1979, letzte Woche, waren Fred Wilson und seine Frau in New York, auf der Durchreise nach Europa, ihr erster Trip. Glücklich wie zwei Flitterwöchner. Ich führte sie zum Dinner aus. Das Gespräch beschränkte sich auf die Aufregungen der bevorstehenden Reise, bis Fred, während er das Dessert auswählte, sagte... Mir ist aufgefallen, dass du Jake gar nicht erwähnt hast. Ich tat erstaunt und berichtete schließlich, ich hätte seit über einem Jahr nichts mehr von Jake gehört. Habt ihr beiden euch gestritten? Ich zuckte die Achseln. So krass kann man das nicht ausdrücken, aber wir waren nicht immer einer Meinung. Jake hat in letzter Zeit großen Kummer mit seiner Gesundheit. Lungenemphysem. Ende des Monats geht er in den Ruhestand, weißt du? Es geht mich ja nichts an, aber... Ich glaube, es wäre eine nette Geste von dir, wenn du ihn mal anriefst. Gerade jetzt braucht er ein bisschen Aufmunterung. 14. September 1979. Ich werde Fred Wilson ewig dankbar sein. Er hat es mir leicht gemacht, meinen Stolz zu überwinden und Jake anzurufen. Heute Morgen haben wir miteinander gesprochen. Es war, als hätten wir uns erst gestern und vorgestern noch gesehen. Man hätte nicht geglaubt, dass unsere Freundschaft gestört gewesen war. Er bestätigte die Nachricht von seiner Pensionierung und erzählte, er wolle zu seinem Sohn nach Oregon ziehen. Nur noch 16 Tage. Aber vorher verbringe ich noch 1-2 Tage im Prairie Motel. Ich habe noch etwas in der Stadt zu erledigen. Im Gericht gibt es einige Unterlagen, die ich für meine Akten stibitzen will. Hey, hör mal. Wollen wir nicht zusammenfahren? Richtig Wiedersehen feiern? Ich könnte dich in Denver abholen. Jake brauchte mich nicht zu überreden. Wäre die Einladung nicht von ihm gekommen, ich hätte von mir aus den Vorschlag gemacht. Ich hatte schlafend und wach oft davon geträumt, noch einmal in dieses melancholische Städtchen zurückzukehren. Denn ich wollte Quinn wiedersehen. Ihn sehen und mit ihm sprechen. Unter vier Augen. Es war der zweite Tag im Oktober. Jake, der es abgelehnt hatte, mich zu begleiten, hatte mir seinen Wagen geliehen. Und so verließ ich nach dem Lunch das Prairie Motel, um zu einer Verabredung auf die BQ Ranch zu fahren. Ich musste daran denken, wie wir das letzte Mal durch diese Gegend gefahren waren. Der Vollmond, die verschneiten Felder, die schneidende Kälte, die eng aneinander gedrängten Rinder in Gruppen. Ihr warmer Atem rauchte in der eisigen Luft. Jetzt im Oktober bot die Landschaft ein anderes, prachtvolles Bild. Die Teerstraße glich einem dünnen, schwarzen Meer, das einen goldenen Kontinent teilte. Die sonnengebleichten Stoppeln des abgeernteten Weizens zu beiden Seiten zogen in gelben Tönen, zobelfarbenen Schatten ihre Wellenbahn unter dem wolkenlosen Himmel. Bullen paradierten auf den Weiden und Kühe, darunter Muttertiere mit neugeborenen Kälbern, grasten, dösten. An der Einfahrt zur Ranch lehnte ein junges Mädchen an einem Schild, dem mit den gekreuzten Tomahawks. Sie lächelte und winkte mir zu. Ich solle anhalten. Tag, bin Nancy Quinn. Tag. Mein Date hat mich geschickt, ich soll sie abholen. Aha, danke. Ja, steig doch ein. Er ist angeln. Ich zeig ihn wo. Nancy war ein fröhlicher, schiefzahniger Wildfang. Ihr hellbraunes Haar war kurz geschnitten und sie war von oben bis unten mit Sommersprossen übersät. Sie trug nichts weiter als einen Badeanzug. An einem Knie hatte sie einen schmutzigen Verband. Hast du dir wehgetan? Na ja, runtergefallen bin ich. Ach, runtergefallen. Bad Boy hat mich abgeworfen. Das ist ein richtig bösartiges Pferd. Deswegen nennen wir ihn ja auch Bad Boy. Der schmeißt jedes Kind auf der Ranch ab. Und die meisten Männer auch. Und ich hab gesagt, also ich wette, ich kann ihn reiten. Ich hab's geschafft. 2 Sekunden lang. Sind Sie schon mal hier gewesen? Einmal. Vor Jahren. Aber das war abends. Ich erinnere mich an eine Brücke. Die ist da drüben. Wir kamen über die Brücke. Endlich sah ich den Blue River. Aber es war nur ein flüchtiger Blick, so schnell und verhuscht wie der Flug eines Kolibris. Denn überhängende Bäume, die, als ich sie zuletzt gesehen hatte, entlaubt waren, standen nun in Flammen, versperrten mit herbstfarbenem Laubwerk die Sicht. Sind Sie schon mal in Appleton gewesen? Nein. Noch nie? Hm. Das ist so komisch. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der noch nicht in Appleton war. Habe ich da was versäumt? Ach was, nicht weiter schlimm. Wir haben da mal gewohnt. Aber hier gefällt es mir besser. Hier ist es viel einfacher, allein loszuziehen und das zu machen, wozu man Lust hat. Angeln, Kojoten schießen. Mein Dad hat gesagt, er gibt mir $1 für jeden Kojoten, den ich schieße. Aber als er über $200 rausrücken musste, da hat er den Preis auf einen Dime gedrückt. Ja, eigentlich brauche ich gar kein Geld. Bin ich so wie meine Schwestern. Ewig mit der Nase vom Spiegel. Ich habe nämlich 3 Schwestern und ich kann Ihnen sagen, denen gefällt es überhaupt nicht hier. Sie mögen keine Pferde. Denen stinkt hier fast alles. Jungs, mehr haben die nicht im Kopf. Als wir noch in Appleton waren, haben wir mein Dad nicht so oft zu sehen gekriegt. Ungefähr einmal die Woche. Da konnten sie sich parfümieren und anmalen und einen Freund nach dem anderen angeln. Meiner Mama war das egal. Die ist irgendwo auch so wie die, macht eine Menge von sich her. Sieht hübsch aus. Aber mein Dad, der ist richtig streng. Der will nicht, dass meine Schwestern Verehrer haben oder sich anmalen. Einmal sind ein paar von ihren alten Freunden aus Appleton rübergekommen. Da hat mein Dad sie an der Haustür mit der Schrotflinte begrüßt. Ja? Wenn er sie nochmal auf seinem Grund und Boden antrifft, hat er gesagt, dann pustet er ihnen die Köpfe weg. Mann, die sind vielleicht gerannt. Die Mädchen haben sich die Augen ausgeheult. Aber ich habe mich halb totgelacht über das Ganze. Sehen Sie die Wegablung davon? Da halten Sie. Ich hielt. Wir stiegen beide aus. Sie deutete auf eine Lücke zwischen den Bäumen. Ein dunkler, belaubter, abwärts führender Pfad. Da gehen Sie lang. Kommst du nicht mit? Ja, mein Dad mag niemand dabei haben, wenn er geschäftliche Sachen bespricht. Ach so. Na dann. Danke nochmals. War mir ein Vergnügen. Pfeifend schlenderte sie davon. Der Pfad war teilweise so überwachsen, dass ich Zweige wegbiegen, mein Gesicht vor streifenden Blättern schützen musste. Dornensträucher, seltsame Stacheln verfingen sich in meinen Hosenbeinen. Hoch in den Bäumen krächzten und schrien Krähen. Ich sah eine Eule. Es ist merkwürdig, am Tag eine Eule zu sehen. Sie blinkte mit den Augen, rührte sich aber nicht. Urplötzlich war ich voll Angst vor dem Alleinsein. Einmal wäre ich fast in einen Bienenschwarm hineingestolpert, in einen alten, hohlen Baumstumpf, in dem es von wilden, schwarzen Bienen wimmelte. Und immer hörte ich den Fluss. Sein langsames, weiches, schäumendes Rauschen. Nach einer Wegbiegung sah ich ihn dann. Und Mr. Quinn ebenfalls. Er trug einen Gummianzug und hielt emporgereckt wie einen Dirigentenstab eine biegsame Angelrute in der Hand. Er stand bis zu den Hüften im Wasser, den unbedeckten Kopf im Profil. Sein Haar war nicht mehr graumeliert. Es war so weiß wie die Gischt, die seine Hüften umspülte. Am liebsten hätte ich kehrt gemacht und wäre davongelaufen, denn die Szene erinnerte mich stark an jenen anderen Tag, an jene längst vergangene Zeit, als Quinns Ebenbild, der Reverend Bobby Joe Snow, im hüfttiefen Wasser auf mich gewartet hatte. Hey, junger Mann! Plötzlich rief mir Quinn zu. Hier lang! Er winkte, während er ans Ufer wartete. Halt sie nicht! Die Böschung ist ziemlich steil! Ich dachte an die jungen Bullen, die auf den goldenen Weiden einherstolzierten. Quinn in seinem glänzenden Gummianzug gemahnte mich an sie. Vital, kraftvoll, gefährlich. Bis auf das weiß gewordene Haar war er nicht um ein Jota gealtert. Im Gegenteil. Er wirkte um Jahre jünger. Wie ein 50-Jähriger. Kerngesund. Setzen Sie sich da. Ja. Lächelnd hockte er sich auf einen Stein und bedeutete mir, mich zu ihm zu setzen. Ah, ja. Schauen Sie die Forelle. Ja. Bisschen mickrig. Schmeckt aber gut. Nancy hat mir den Weg gezeigt. Nancy? Ein fröhliches Kind. Ja, das Kind ist in Achtung. Dabei beließ er es. Er sprach weder vom Tod seiner Frau, noch von der Tatsache, dass er sich wieder verheiratet hatte. Ich war überrascht. Er setzte voraus, dass ich mit seiner jüngeren Geschichte vertraut war. Überrascht, als Sie mich anreden. So? Ja, ich weiß nicht. Einfach überrascht. Wo sind Sie abgestiegen? Im Prairie Motel. Wo sonst? Ist Jake Pepper auch da? Ja. Jemand hat mir gesagt, er scheidet aus dem Bureau aus. Stimmt, er geht nach Oregon. Ich werde den alten Bastard wohl nie mehr wiedersehen. Schade. Wir hätten gute Freunde werden können. Wenn er nicht diesen dummen Verdacht gehabt hätte. Verdammt nochmal. Der glaubte sogar, ich hätte die arme Eddie Mason ersäuft. Ich sehe das anders. Es war Gottes Hand. Er hob die eigene. Und der Fluss schien sich durch seine gespreizten Finger gesehen, wie ein dunkles Band zwischen ihnen hindurchzuwinden. Das Werk Gottes. Sein Wille. Das Werk Gottes? Sein Wille. Handgeschnitzte Särge. Tatsachenbericht über ein Verbrechen in Amerika von Truman Capote. Aus dem Amerikanischen von Gisela Stege. Die Rollen und ihre Sprecher: Truman Capote, Peter Leek, Jake Pepper, Herbert Fleischmann, Mary Lee Connor, Elisabeth Wiedemann, Fred Wilson, Hans-Helmut Dicko. Vermittlung im Prairie Motel, Dorothea Senz. Barkeeper im Prairie Motel, Walter Kreie. Nancy Quinn, Nina Danzeisen. Robert Hawley Quinn, Friedrich Schütter. Ton, Christel Gebhardt und Walter Joost. Funkfassung und Regie, Horst H. Vollmer. Sie hörten eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks.